Manchmal findet Wissenschaft an überraschend alltäglichen Orten statt. Etwa an einem Samstagvormittag auf der Autobahnraststätte Kemptal zwischen Zürich und Winterthur. Alt ist gerade auf dem Weg nach Österreich, wo er mittlerweile Professor an der unter anderem auf Zahnmedizin spezialisierten Danube Private University in Krems ist. Bei Kaffee und Kipfeli wird über die Zähne der Schamanin diskutiert, während wir auf einer erhöhten Terrasse auf mit Fellen überworfenen Stühlen sitzen und unseren Blick schweifen lassen über die Autos, die hier zum Tanken kommen. Wir erinnern uns. Die beiden Vorderzähne der Schamanin sind an der Gaumenseite so stark abgeschliffen, dass die Zahnpulpa mit Nerven und Gefäßen geöffnet war. Nach Alts Ansicht passierte das bereits im Jugendalter. Die Weite des Pulpakanals deutet darauf hin, dass das sehr früh geschehen sein muss. Die Pulpa wird nämlich mit zunehmendem Alter immer enger. Heute entsteht so etwas kaum noch, weil wir unsere Zähne in der Regel ausschließlich zum Abbeißen benutzen, erklärt Alt. Wenn doch, gehst du mit so etwas zum Zahnarzt, der säubert die Löcher und verschließt sie mit einer Wurzelfüllung. Und schon hast du Ruhe. Unsere Heldin aber musste mit den offenen Pulpakanälen leben und litt wiederholt unter Entzündungen und Schmerzen. Sicher 10, vielleicht auch 20 Jahre lang. Wenn sie die Wurzelkanäle mit einem Zahnstocher regelmäßig sorgsam reinigt, hat sie das gut im Griff, erklärt der Anthropologe. Vielleicht hat sie die Löcher auch temporär mit Bienenwachs oder einer ähnlichen Substanz verschlossen. Bei körperlichen Stresssituationen wie Krankheiten, Mangelerscheinungen oder Schwangerschaft konnte es jedoch an den betroffenen Zähnen zu Entzündungen kommen, erklärt Alt. Wenn sich ein Abszess aber Richtung Nasenraum und damit auch zum Gehirn ausbreitete, konnte das im schlimmsten Fall ihr Todesurteil sein. Die Hinweise auf gelegentliche Abszesse im Oberkiefer sind vorhanden. Wie kann es überhaupt zu den Löchern kommen?